Verschärfte Garagenkontrollen in Freiburg-Kappel. Im Raum Freiburg wird ab sofort verstärkt auf die Nutzung von Garagen geachtet. In vielen Garagen lagern nicht nur Fahrzeuge, sondern auch Gegenstände wie Rasenmäher, Matratzen oder Möbel. Diese Lagerung stellt jedoch ein ernsthaftes brandschutzrechtliches Problem dar. Abgestellte Gegenstände können im Falle eines Brandes schnell Feuer fangen und die Situation erheblich verschärfen. Das Ordnungsamt hat angekündigt, rigoros gegen die Zweckentfremdung von Garagen vorzugehen. Wer seine Garage nicht für das Parken von Autos nutzt und stattdessen sein Fahrzeug im öffentlichen Raum abstellt, nimmt anderen Autofahrern wertvolle Parkplätze weg. Diese Praxis wird nicht nur als unsozial, sondern auch als ordnungswidrig angesehen. Wer seine Garage als Hobby- oder Partyraum umfunktioniert, muss mit empfindlichen Strafen rechnen. Bis zu 100.000 Euro können fällig werden, wenn die Vorschriften nicht eingehalten werden. Wer seine Garage als Abstellraum für nicht fahrzeugbezogene Gegenstände verwendet, sollte sich gut überlegen, ob dies weiterhin möglich ist. Die Kontrollen werden scharf und konsequent durchgeführt, um die Sicherheit und Ordnung in Freiburg zu gewährleisten. Die Besatzungsverwaltung Freiburg-Kappel steht Ihnen für Auskünfte ohne Anmeldung zur Verfügung. Rufen Sie uns an und beantragen Sie eine entsprechende kostenpflichtige baurechtliche Verfügung. Mit dieser Genehmigung dürfen Sie Ihre Garage auch als Abstellraum nutzen. Bitte beachten Sie, dass gemäß § 5 des Ordnungswidrigkeitengesetzes OWIG Verstöße gegen die Vorschriften mit entsprechenden Sanktionen belegt werden. Nach dieser Bestimmung werden alle Ordnungswidrigkeiten verfolgt, die im Geltungsbereich des Ordnungswidrigkeitengesetzes fallen. Der Geltungsbereich des Gesetzes ist wie folgt definiert. Sofern das Gesetz nichts Abweichendes bestimmt, können nur Ordnungswidrigkeiten geahndet werden, die entweder im räumlichen Geltungsbereich dieses Gesetzes oder außerhalb dieses Geltungsbereichs auf einem Schiff oder in einem Luftfahrzeug begangen werden, das berechtigt ist, die Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen der Bundesrepublik Deutschland zu führen. Des Weiteren erfolgt die Verfolgung ausschließlich gegen Personen, die im Besitz eines gültigen Personalausweises sind. Vielen Dank für Ihr Interesse. Die Besatzungsverwaltung Freiburg-Kappel informiert Sie gerne telefonisch, per Fax, E-Mail sowie persönlich ohne vorherige Anmeldung. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr 2025. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Besatzungsverwalter Christoph Brender und das Team der Besatzungsverwaltung Freiburg-Kappel.